Radio Marabu. Alternative Music. Egal, was für eine Sendung. Jürgen Eger nächste Woche im zweiten Denkmonat August 2018. Wem es so aufregend ist mit dem Doktor, hier ist die doppelte Ladung. Dr. Doktor von den Thompson Twins und Dr. Manfred Pohl gleich wieder hier. I saw you there, just standing there. And I thought I was only dreaming, yeah. Then, then once again, you said you would come and dance with me, dance with me across the sea. Such delight. Dr. Dr. die Thompson Twins und das ist Dr. Hook. Well, here I am in the wind again, floating where it takes me, laughing and splashing in the summer sun. Until the alarm clock wakes me, then it's coffee and a kiss and two cigarettes, and I'm back out in the cold, cold weather, chasing my dream, but I just can't seem to rub two coins together. Sing it. Life ain't easy. They never said it would be. Life ain't easy. Whoever said it should be. Life ain't easy, and nothing comes free. She don't understand the way my mind keeps drifting, and the Lord don't always lend a hand when my poor heart needs lifting. It's home and kids really all there is, or is there something better? And how much soul must a poor man sell to rub two coins together? Don't you know? Life ain't easy. No, no, no, no. Life ain't easy. Nobody said it would be. Life ain't easy, and nothing comes free. Free, free, free, free. Life ain't easy. Can you hear me? Life ain't easy. Tell me all about it. Life ain't easy, and nothing's free. Dr. Hooker fragt die Marabu ein bisschen wissenschaftlich. Auch das neue Video von Suede, das wurde nämlich gedreht in dem verstrahlten Gelände um Tschernobyl, um den Reaktor. Das Lied heißt Life is Golden. Thoughts sink through your pillow. Kurzwelle. 61,50 über Europa 24. Aching, but I cannot sleep, cause I won't be beat like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, longer too. Drop some dead weight, clean my hands of what I need to clean my hands of. And all for free by mayoral decree, all from zone to loading zone of my town, yeah. Three grumpy girls and a dime daddy, but oh so gorgeous the way they crave. How beautiful to take a bite out of the world. I wanna rip the world a new one. It just crawls out of my mouth anymore. You can hate on it, or you can hug it. You can get all mushy and lovey-dovey. It's all the same when I'm out there driving around, all from zone to loading zone of my beautiful town. I park for free. One stop shop life for the quick fix before you get a ticket. That's the way I live my life. Marabu, Marabu Retrocard. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer von Radio Marabu. Ich wünsche Ihnen ja alles Liebe und Gute, vor allen Dingen viel Freude beim Hören der Musik von Radio Marabu. Tschüss. Bis bald wieder, euer Hans-Jürgen Bayer. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the dawn, you're way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we all stuck and running from the police? We never learned we've been here. from here. Just stop your crying, it'll be alright. We told me where the end is near. We gotta get away from here. Just stop your crying at the time of your life. Breaking through the atmosphere. And things are pretty good from here. Remember everything will be alright. We can meet again somewhere. Somewhere far away from here. Sign of the Times, das ist Hans-Jürgen Bayer. Zum 70. kommt ein Comeback und wir werden mit ihm sprechen, demnächst groß auf Radio Marabu. In dieser Sendung sprechen wir mit Dr. Manfred Pohl. Gleich gibt es den großen Abschluss. Vor Hans-Jürgen Bayer haben wir gehört Bob Dylan und Wind Power von Thomas Dolby, Blowing in the Wind und Wind Power, zweimal der Wind. Dann hatten wir Kurt Weill, Suede, Dr. Hook und die Thompson Twins mit Dr. Doktor. Radio Marabu. Seit 1984 im Äther. In unserer Denk August 2018 Sendung zu Gast Dr. Manfred Pohl. Und wir haben noch ein wichtiges Thema, welches mir auch manchmal über die Lippen geht bei politischen Diskussionen. Da sage ich dann manchmal, das ist eigentlich gar nicht links oder rechts, sondern Mathematik. Und Mathematik ist Ihnen auch ein wichtiges Thema. Ja, die Mathematik ist eine sehr starke Wissenschaft, mit der man sehr viel ausrichten kann, aber man kann mit der Mathematik auch sehr viel Unsinn anrichten. Die Mathematik ist meiner Auffassung nach die Quantifizierung der Naturwissenschaft. Das ist die Wissenschaft, mit der man die Beobachtungen quantifiziert, um quantenmäßig damit umgehen zu können. Die Mathematik darf sich dabei aber nicht verselbstständigen. Es ist nicht gut, wenn die Mathematik das übergeordnete Organ über die Naturwissenschaft sein soll. Da passieren dann schlimme Fehler. Beispiel: Wir arbeiten in der Physik mit dem Raum, der hat drei Dimensionen, und dann brauchen wir noch die Zeit. Das ist die vierte Dimension, mit der wir dann einen Weltpunkt machen. In der Mathematik arbeitet man mit mehrdimensionalen Räumen, fünf Dimensionen, sechs und mehr. Das sind allerdings Raumkonstruktionen, die es in der Natur nicht gibt. Das sind Methoden zur Berechnung von Vorgängen, die ohne solche Mittel sehr schwer oder gar nicht möglich wären, aber mit diesen mathematischen Konstrukten kann man das berechnen. Aber wenn sich das verselbstständigt, wenn dann erklärt wird, dieser sechsdimensionale Raum zum Beispiel sei real existent, dann führt das zu Fehlern. Ich mache dazu mal ein kleines Beispiel aus der Elektrotechnik. Wir haben im Wechselstrom mitunter eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Das heißt, wenn eine kapazitive Last anliegt, dann läuft der Strom der Spannung voraus. Das heißt, erst ist der Strom da und dann entsteht eine Spannung. Umgekehrt bei induktiven Belastungen. Würde ich jetzt mit diesen Zeitunterschieden das berechnen wollen, dann würde ich ins Aus geraten. Das ist kaum möglich, wenn nur dann mit einem riesigen Aufwand. Was machen die Mathematiker? Sie erfinden eine Einheit, eine imaginäre Einheit, I. Und unter I versteht man Wurzel aus minus 1. Das ist eine Zahl, die es in der Natur nicht gibt, denn es gibt keine Zahl, die mit sich selbst multipliziert minus 1 ergibt. Und diese Zahlen nennen wir imaginäre Zahlen. Das sind also tatsächlich in der Natur nicht vorhandene Zahlen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt setzen wir den Zahlenstrahl der imaginären Zahlen senkrecht auf den Zahlenstrahl der realen Zahlen und erhalten dann eine Zahlenebene. Das nennt man die gaußsche Zahlenebene. Und die heißen dann komplexe Zahlen. Und mit Hilfe dieser komplexen Zahlen kann ich jetzt den Phasenunterschied zwischen Strom und Spannung, mit dem ich also Blindstrom, Blindwiderstand und solche Größen errechnen kann, stelle ich senkrecht darauf und erhalte damit einen Winkel in diesem Koordinatensystem, der den Unterschied zwischen den Phasenläufen darstellt. Und damit kann ich auf ganz exzellente Weise mit kurzen, exakten Mitteln diese Größen, die ich in der Physik dann brauche, ausrechnen. Die Mathematik. Mathematisch falsch ist 1 und 1 ist 1, weil 1 und 1 wäre ja 2, aber es ist ein Schlager gewesen von Medicine Hat aus den 70er Jahren. Don't need nobody. Just me and you. I like the way you walk, like the things you do. Got no confusion with you by my side. And when it's time to go, I'm saying goodbye. So let it ride. Let it be in this whole world, just you and me. We'll go flying, flying every night. Carry your picture through every flight. Hey little darling now, one and one is one. Get some. beat if you're not at home. Yeah, when I call you on that blue telephone, I can't hear your voice calling me back home. Manfred Pohl zu Gast auf Radio Marabu. Die Mathematik, es war gerade ein wenig trocken, aber es geht auch lustiger. Ja, die Mathematik ist eine ernste Wissenschaft, aber man kann mit ihr auch sehr heitere Dinge machen, die mitunter belustigend wirken und verblüffend sind. Da sehen wir dann auch wieder den Zusammenhang der Mathematik mit der Sprache. Ich kann nämlich mathematische Berechnungen mit der Sprache so geschickt formulieren, dass sie irritierend wirken. Ich mache ein Beispiel dazu. Drei Herren sitzen in einer Gaststätte, machen eine Zeche von 25 Euro. Sie bezahlen, gehen ihrer Wege. Der Wirt, eine ehrliche Haut, stellt hinterher fest, oh je, habe ich mich verrechnet, es hätte nur 20 gekostet. Nimmt die 5 Euro, geht hinterher, um die beiden zu erreichen und senkt sich unterwegs, die wissen noch gar nicht von ihrem Glück, ich gebe jeden einen Euro zurück und 2 behalte ich für mich. Nun wollen wir mal rechnen. 25 haben die bezahlt, 3 Euro haben sie zurückgekriegt in 22. Und 2 Euro hat der Wirt in 24. Da fehlt ein Euro. Wo ist denn der hin? Das ist entstanden, weil ich da falsch gerechnet habe. Ich könnte es auch anders formulieren. Ich könnte auch sagen, 25 Euro haben die bezahlt. Davon hat 2 Euro, der Wirt sind 23 und 3 Euro haben sie wiedergekriegt. Sind 26 Euro. Wo kommt der Euro her? Durch geschicktes Formulieren mit der Sprache habe ich erreicht, dass suggeriert wird, an einer Stelle zu addieren, wo ich subtrahieren muss. Und dadurch entsteht dann dieser heitere Effekt. Die Mathematik, heiter. Weniger heiter ist die Politik. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen in dieser Sendung. Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, dass manche Sachen sich erübrigen oder manche Sachen, es ist nicht mehr zeitgemäß unbedingt zu sagen, links oder rechts, manche Sachen funktionieren mathematisch einfach nicht. Sie sind 80 Jahre alt. Wo sehen Sie die Politik aktuell? Ja, die Wissenschaft und die Politik sind ja eng miteinander verwoben. Es gibt da viele Dinge, die sich überschneiden, sodass man sagen muss, als Wissenschaftler würde ich das sagen, dass es sehr wünschenswert wäre, wenn Wissenschaft in der Politik stärker Fuß fasst. Und wenn wir uns jetzt umschauen unter unseren Politikern, wie viele sind dabei, die Politikwissenschaften studiert haben, das sind die wenigsten. Und so sieht dann unsere Politik am Ende auch aus. Man sagt ja manchmal bei Lobbyistengruppen zum Beispiel oder bei Lobbyverbänden, dass diese Fachkompetenz und Wissenschaftlichkeit in die Politik bringen wollen, aber das sind doch eigentlich eher Interessenvertreter. Ja, das sind Interessenvertreter einer bestimmten Gruppe, die Profit machen will und nicht die Wissenschaft in der Politik durchsetzen will. Ich hatte da mal eine große Hoffnung, als Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt worden ist. Sie ist ja in ihrem Werdegang Wissenschaftlerin, sie ist Kernphysikerin, hatte ich eigentlich gedacht, dass damit mehr Wissenschaftlichkeit in die Politik einzieht. Aber offenbar hängt das auch noch von anderen Größen ab, die Angela Merkel vielleicht gar nicht beeinflussen kann. Und so sind auch ihre politischen Möglichkeiten begrenzt. Bevor wir von der Politik zur Musik kommen, gibt es mathematisch korrekt 2 plus 1 mit ihrem größten Hit aus Polen. Na, na, na, na. Kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę topią przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko. korytarze. Gniewem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją prędko. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją. Stunden mit dem Wissenschaftler Manfred Pohl. Ich hoffe, ihr seid aufnahmebereit. Wir kommen jetzt zu einem Thema, was natürlich zu Radio Marabu gehört, die Musik. Und jetzt frage ich ganz einfach mal, wie sind Sie zur Musik gekommen? Sie spielen ja auch Instrumente. Wann hat das angefangen? Was waren so die ersten Musikstücke, an die Sie sich erinnern? Also meine musikalische Sache hat begonnen in meiner Kindheit. Ich wurde von meinem Vater animiert, mit ihm gemeinsam Klavier zu spielen. Und das hat sich dann ausgebaut. Später dann habe ich auch noch Gitarre erlernt und wir hatten auch an der Offiziersschule, wo ich also war, eine Band, mit der wir auch aufgetreten sind. Und so ist meine Neigung zur Musik ausgebaut und vervollständigt worden. Aber meine Haltung zur Musik ist eben auch geprägt von einer gewissen Wissenschaftlichkeit, das ist ja mein Ursprung, sodass ich also sagen muss, nicht jede Musik kann diesen Anspruch erfüllen. Es gibt Musik, die das sehr gut erfüllt. Ich bin zum Beispiel ein starker Vertreter der Gershwinschen Musik, die ist sehr gut, die Musik. Es gibt auch Musik der großen Klassiker, Beethoven mag ich auch, Mozart hat schöne Musik geschrieben, auch zu solcher Musik neige ich sehr. Man muss auch schauen, in welcher Situation man Musik hört. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ich mal eine Stimmungsmusik brauche, meinetwegen die Flippers, kann man auch hin und wieder mal hören, aber das muss nicht zum Prinzip werden. Es gibt aber auch Musik, bei der man sich dann fragt, ob da nicht die Regeln verletzt werden. Da muss man dann mal etwas genauer hinschauen, was Musik eigentlich darstellt. Musik muss nach meinem Dafürhalten immer drei Komponenten beinhalten. Eine Melodie, einen Rhythmus und eine Kadenz, also eine Harmoniefolge. Fehlt eins der drei, ist es schwerlich noch als Musik zu identifizieren. Dazu gibt es einen interessanten Aufsatz, den ich dann gleich wieder vortragen möchte. Einen Aufsatz von Manfred Pohl zur Musik. Der ist sehr interessant, weil der uns hineinbegleitet in der Kritik oder in die Kritik der tagesaktuellen Popmusik, die oftmals dem Begriff Musik gar nicht mehr gerecht wird. Wir kommen jetzt aber zu einem Künstler, bei dem stimmt das auf jeden Fall alles noch. Den mögen Sie sehr, haben Sie sich ausgewählt. Barry White, wie sind Sie auf den gekommen? Der hat eine sehr schöne Stimme, er ist ein Bass und das imponiert. Und er hat eine ausdrucksstarke Darbietungsweise. Und er grummelt sich jetzt durch den Titel Love Making Music. There's all kinds of music. Fast and loud, soft and slow. Classical and pop and rhythm and blues. Yeah. say. Girl, you simply blow me away. Just feel my body's blend. Oh Lord, don't ever let this end now. Yeah. I love making music. I love it, I love it. Yeah. Love making music. You know that I do, and there's nobody who I wanna make it with more than you. No. Hold it right there. Barry White aus den 70er Jahren. Herr Pohl, die erste Platte, die Sie kauften? Also meine ersten Platten waren in sehr Jazz betont. Ich mochte sehr die amerikanische Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald. Fitzgerald, die auch viel zusammengespielt hat mit dem Orchester Benny Goodman. Ich hatte das große Glück, damals in Kiew in den 60er Jahren beide, Ella Fitzgerald und das Orchester Benny Goodman, live im Sportpalast Kiew zu erleben. Ein Politikum darum vielleicht, wir konnten das damals für 3,50 Rubel. Unglaublich. Eintrittskarte. Da würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr in so ein Konzert reinkommen. Das ist so die Musik, der Musikstil, der mir noch von Jugend an anhaftet. Die Plattensituation, war die in Russland etwas besser? Ich habe in den 80er Jahren dann sehr, sehr viele Schallplatten in Russland gekauft, in Minsk. Ja, die Plattensituation war besser und es waren auf jeden Fall alle verfügbar, die auch in der DDR damals nicht so ohne weiteres zu haben waren. Sehr gut, hat man also gut eingekauft. Eine Frage noch, beim Gitarrenspielen, hat man damals wirklich die Mädchen rumgekriegt mit der Gitarre? Das war nicht so mein Metier, es war nicht die Absicht, die ich damit verfolgt habe. Ich habe Gitarre gespielt, weil ich in der Band mitspielen wollte und da habe ich das Gitarrenspiel erlernt, autodidaktisch. Was anderes war mir nicht verfügbar. Es ist halt der Wissenschaftler. Und wir haben jetzt einen Text von Manfred Pohl, die Musik in der heutigen Zeit. Ich erlaube mir einige kritische Bemerkungen. Ich erlaube mir das Vorlesen. In einer großen Zahl von Musikstücken, die in der heutigen Zeit produziert werden, finde ich zunehmend eine Verarmung, eine Ideenlosigkeit vor. Einem Komponisten oder einem, der sich gern so nennen möchte, fällt eine Tonsequenz aus 2 bis maximal 4 Tönen ein. Bei guter Verarbeitung kann eine solche Tonfolge durchaus zu einer ansprechenden Musik werden. Von manchen Musikern wird nun aber diese Sequenz nicht mit dem Reichtum an gegebenen Variationsmöglichkeiten künstlerisch verarbeitet, nein, sie wird ohne jede Modulation 128 Mal wiederholt, sodass sie dem Zuhörer unlöschbar ins Gehirn gehämmert wird, bis ihn die kreative Wut packt und er das Zuhören beendet. 128 Mal? Ja, 8 Takte mit je 4 Wiederholungen, das Ganze 4 Mal. Oftmals gibt es aber auch solche Regelmäßigkeiten nicht mehr. Beim 4. Mal wird nun auch der unmusikalischste Zuhörer begriffen haben, was gespielt wird. Solche Darbietungen werden in aller Regel als langweilig und einfallslos empfunden. Man sehnt das Ende herbei oder stellt ab. Sie sind nur schwer in die Kategorie Musik einzuordnen. Oft werden Musikinstrumente bis zur Unkenntlichkeit kujoniert. In vielen Musikstücken, in denen eine Gitarre eingesetzt wird, hört sie sich an wie ein Trennschleifer beim Kürzen eines Eisenträgers. Die natürlicherweise durch die physikalischen Eigenschaften gegebene harmonische Schwingung einer Saite, die ja den Wohlklang dieses Instrumentes ausmacht, wird mit Hilfe der Verstärkertechnik zu Rechteckimpulsen übersteuert, die als Ergebnis einen ätzenden Lärm ergeben. Nun ist es ja durchaus akzeptabel, solche Elemente mit mäßiger Wiederholung als Effekt einzusetzen. Wenn diese Geräusche aber nun zum tragenden Motiv des Musikstückes erhoben werden, geht die Wirkung des Effektes verloren. Er ist dann kein Effekt mehr, wird als Vordergrund, als Grundklangbild missbraucht. Das Ganze ist dann fern von Instrumentalmusik einfach nur noch lästig. Effektmissbrauch ist eine sehr häufig vorgefundene Missgestaltung in der heutigen Musik. Er belastet unmäßig das Zuhören und man fühlt sich genervt. Ein Zuhörer erklärte mir einmal, er sei im Schwermaschinenbau beschäftigt und er hätte sehr gern nach Feierabend zu Hause eine andere Geräuschkulisse gehört. Auf jeden Fall wird solche Musik einem Ausspruch von Wilhelm Busch gerecht, der sagte, Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden. Einige sogenannte Musiker scheinen ein ganz besonderes Verhältnis zum Schlagzeug zu haben. Die Betonung der Synkopen in geradzahligen Takten ergibt allgemein einen angenehmen und belebenden Rhythmus, der beispielsweise dem Swing eine besondere Note gibt. Auch im Soul hat die Synkope, die oft von den Teilnehmern und den Zuhörern mit den Händen geklatscht wird, eine hohe emotionale Ausdruckskraft. Wenn aber auf die Synkopen in einer Weise eingedroschen wird, dass man das Gefühl hat, bei jedem Schlag eine Zaunslatte auf den Schlädel zu bekommen, ist wohl des Guten zu viel getan, dann geht es um Übertreibungen, die die Musik nur schwer verträgt. Vieles ist möglicherweise damit erklärbar, dass Musik heute zum Teil nicht mehr von Musikern mit Herz und Hirn, sondern von Computern geschrieben wird. Oft wird dabei das Hilfsmittel zum Hauptakteur und da auch die komfortabelsten Geräte der Computertechnik weder Denken noch Gefühle äußern können, ist das Ergebnis dann ein algorithmisch-zyklischer Prozess nach Maschinenart eben ohne Gefühlsinhalt, ohne künstlerischen Anspruch, ohne modulierte Verarbeitung. Ein besonderes Kapitel ist die Kunstform Rap, Deutsch Pochen, Klopfen. Ihre Vertreter nennen sie hartnäckig Musik, ist sie aber nicht. Auch für Musik gibt es einige theoretische Grundelemente. So hat Musik immer 3 Komponenten, eine Melodie, einen Rhythmus und eine Kadenz. Fehlt eine davon, ist es keine Musik. Beim Rap fehlen 2, die Melodie und die Kadenz. Ergo, Rap ist das Deklamieren von Text mit Schlagzeugunterstützung. Es ist eine Kunstform, in der Sachinhalte durch rhythmisches Sprechen ausgedrückt werden. Aber Musik ist es nicht. Dazu gehört sehr viel mehr. Richtig erkannt, Rap ist eine Kunstform und ich glaube, der wirklich gute Rapper würde dieser Definition am Schluss durchaus zustimmen, dass es gar keine Musik ist, sondern die Kunstform des gesprochenen Wortes. Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich glaube, wer das Rap, diese Kunstform, ernsthaft betreibt, wird auch nicht den Anspruch erheben wollen, dass es Musik ist. Es ist eine andere Kunstform. Deswegen machen ja Rapper oder bedienen sich Rapper auch oft Samples, sogenannte Samples, also Klangelemente aus bekannten Musikstücken. Das ist eine Biografie oder das ist ein Text gewesen, dem ich in weiten Teilen zustimme, auch als Musikredakteur. Zum einen habe ich auch immer analytisch Musik zu hören versucht und zum anderen wird tatsächlich heutige Hitparadenmusik sehr, sehr oft technisch erzeugt. Es ist auch meines Erachtens eine Unart, eine gefährliche Veränderung der Musik, wenn man sie versucht, nach Zielgruppen, im Prinzip nach Zielgruppenverhalten zurecht zu produzieren. Da kommt etwas heraus, was man schwer Musik nennen kann. Noch gibt es die andere Musik. auch auf Radio Marabu. Wir spielen bis zum Jazz auch interessante Künstler, großartige Künstler. Aber das wird weniger werden und ich habe auch Zweifel, inwieweit es da eine neue tragfähige Generation geben wird an neuen, wirklichen Musikern. Ja, hier muss man natürlich selektieren, um welche Art von Musik es sich handelt. In der Schlagermusik wird man da wenig ausrichten können. Die ist fixiert auf ein bestimmtes Metier. Wenn wir gute Musik machen wollen, können wir mehr auf Orchestermusik, mehr auf Chormusik zurückgreifen. Da wird auch in der Entwicklung heute noch ganz Gutes produziert. Es gibt auch gute Big Bands, die also auch Schlagermusik machen, aber auch künstlerisch verarbeitete Orchestermusik. Leider wenig im Mainstream. Also das findet man natürlich auf Bühnen überall, aber leider wenig im Mainstream. 4 Stunden haben wir zusammen verbracht. Herr Pohl, gibt es noch was zu sagen? Ich denke nicht mehr. Das war ein guter Abschluss, dass wir noch auf die Musik eingegangen sind. Wir spielen jetzt die Bee Gees, die mögen Sie auch. Sie mögen Too Much Heaven, ich mag mehr Spirits Heaven Flown und ich spiele jetzt das, was ich mehr mag, Spirits Heaven Flown.